Lektion 7, Hörtext 4. Glücklich vereint unter einem Dach. 40 Jahre lang lebten sie getrennt in zwei Staaten und zwei Welten. Die Deutschen in der DDR und die Deutschen in der Bundesrepublik Deutschland. Die Ossis und die Wessis. Dann ging plötzlich alles ganz schnell. Die Mauer fiel, die Ossis kamen in den Westen, die D-Mark kam in den Osten, es gab Demonstrationen und freie Wahlen, und seit 3. Oktober 1990 leben Ossis und Wessis wieder glücklich vereint unter einem Dach, in einem Staat. Hören wir ihnen doch einmal zu. Diese Ossis, die sind doch nur hinter unserem Geld her. Diese Wessis, die wollen doch nur an uns verdienen und hier die schnelle Mark machen. Die Ossis wollen sofort alles haben, was wir haben, und wir sollen es bezahlen. Die Wessis haben es 40 Jahre gut gehabt, und jetzt wollen sie nichts abgeben. Von nichts kommt nichts. Wir haben schließlich 40 Jahre lang hart gearbeitet. Die Ossis wissen doch gar nicht, was Arbeit ist. Die müssen erst einmal lernen, richtig zu arbeiten. Die Wessis haben uns am Anfang viel zu viel versprochen. Und jetzt erfinden sie den faulen Ossi, der an allem schuld ist. Die Ossis sind ein Fass ohne Boden. Sie haben schon so viel von uns bekommen. Aber statt sich darüber zu freuen, beschweren sie sich und wollen immer mehr. Die Wessis haben sich 40 Jahre lang nicht für uns interessiert. Und jetzt wissen sie denn plötzlich alles besser und wollen über alles und jeden bestimmen. Die Ossis sind ja auch wie kleine Kinder. Die können noch gar nicht alleine laufen. Die muss man an die Hand nehmen und führen. Die müssen doch erst einmal lernen, wie die freie Marktwirtschaft funktioniert. Die Wessis denken nur ans Geld. Ihr Gott ist die D-Mark. Ihre Religion ist die Marktwirtschaft. Die Starken gewinnen immer und die Schwachen haben keine Chance. Auf die wird keine Rücksicht genommen. Bei den Ossis machen drei Leute die Arbeit von einem. Deshalb ist dort auch alles grau in grau und es sieht aus wie nach dem Krieg. Die Wessis sind eiskalt. Sie haben keine Freunde, sondern nur Geschäftsfreunde. Sie nehmen sich für andere Menschen keine Zeit. Sie investieren Zeit. Solidarität ist für sie ein Fremdwort. Die Ossis sind doch noch halbe Sozialisten. Wenn jemand hart arbeitet und viel Leistung bringt, dann nennen sie ihn einen Egoisten. Richtig. Die Wessis denken nur an sich. Und ihre arme bis durchschnittliche Persönlichkeit verstecken sie in teuren Kleidern und dicken Autos. Die schimpfen doch nur auf die reichen Wessis, weil sie selber arm sind. Die Ossis sind doch nur hinter unserem Geld her. Die Wessis wollen doch nur an uns verdienen und hier die schnelle Mark machen. Die Ossis wollen sofort alles haben, was wir haben, und wir sollen es bezahlen.